Ich bedank mich, bald ist es amtlich. Du willst rappen so wie wir, doch du kannst nicht. Und ich bedank mich, bald ist es amtlich. Der neue King in diesem Land, es hat 20. Und ich bedank mich, bald ist es amtlich. Du willst rappen so wie wir, doch du kannst nicht. Und ich bedank mich, bald ist es amtlich. Der neue King in diesem Land, es hat 20. Und ich bedank mich für dieses Tape. Schreibe einen Text, bevor ich frühstücken geh. Ich war 2 Jahre in Kreuzberg, weil ich high war. Ist es mir egal, ob ich heute sterb. Köln kalt, Motherfucker. Hier werd ich alt, Motherfucker. BMG, gib mir halt, Motherfucker. Ich wuchs auf in M-Gleasy, rappe wie M-Easy. Und die Zeiten ändern sich, jeder kennt Freezy. Was auch ist, ich meine es zu dürfen, weil ich von deinen Tracks peinlich berührt bin. Rein nicht, du Würstchen, wenn du so hart bist. Warum zeigst du dann einen Major-Vertrag, Bitch? Doch ich mag dich, ich bedank mich. Und hör nicht auf, bis mehr Geld auf meiner Bank ist. Tatsache, Homie, ich und Tatwaffe, Homie. Du kannst uns so nachmachen, Homie. Und ich bedank mich, bald ist es amtlich. Du willst rappen so wie wir, doch du kannst nicht. Und ich bedank mich, bald ist es amtlich. Der neue King in diesem Land ist erst 20. Und ich bedank mich, bald ist es amtlich. Du willst rappen so wie wir, doch du kannst nicht. Und ich bedank mich, bald ist es amtlich. Der neue King in diesem Land ist erst 20. Ja, wir haben große Ziele, Großverdienung, große Immobilien, große Flows, große Familien und große Shows in Bolivien. Check das Logo ab, Solo mach ich mehr Wirbel als Robocop. Wir haben Bass und Sound, wir haben was du brauchst. Pack es aus. Ich hör nicht auf, bis unser Foto auf dem Cover vom Spiegel ist. Leute, einige hassen mich, aber umso mehr lieben mich. Ich bleib locker in Krisen zwischen Krieg, Beef und Intrigen. Komm, Alter, gib mir die Millionen, zwar abgezählt und in Riesen. Wir sind wie Pläne, die aufgehen. Tatwaffe und Echo und wir sorgen für mehr Aufsehen als Gelähmte, die aufstehen. Brauchst du ne Hook, ey, dann ist klar, dass du Tatwaffe boxt. Weil kein zweiter so wie Tatwaffe spuckt. Ich will genug Geld, Swimmingpool und ein eigenes Flugfeld. Ich arbeite hart, weil das Glück einem nicht einfach so zufällt. Das ist wie Rich und Poe. Das hier ist Geschichte, yo. Ihr wisst es, Hater verhalten sich wie Bitches, oh. Und ich bedank mich, Alter, du kannst mich mal am Arsch lecken, geh deinen Part rappen. Wenn du das, was ich hab, mal am Start hättest, wenn du auch mal einen Platz in den Charts hättest. Aber du hast nix, yo. Tatwaffe, EKO 2004. Und ich bedank mich, bald ist es amtlich. Du willst rappen so wie wir, doch du kannst nicht. Und ich bedank mich, bald ist es amtlich. Der neue King in diesem Land ist erst 20. Und ich bedank mich, bald ist es amtlich. Du willst rappen so wie wir, doch du kannst nicht. Und ich bedank mich, bald ist es amtlich. Der neue King in diesem Land ist erst 20. Ich teile mir mit Echo den Thron. Seine Skills sind besser, doch ich bin die Ghetto-Version. Ich werde es da, Homie. Innerhalb von einem Jahr und disse dich dreimal. Innerhalb von einer Bar. Du bist in einer Beziehung und kannst Gefühle entwickeln. Doch meine Frauen müssen nur spüren und ficken. Mir geht es gut, Homie, denn die Betten sind weich. Check mich ab im Hotel, Moro-Brennitz-Bereich. Du kannst mir Steine in mein Biss legen. Schon okay, ich kann deine Beine in Gips legen. Kein Problem, ich bin Summer, ich hab's allen gesagt. Weil deine Alte mich mag, kannst du übernachten in einem Park. Neben mir hocken meine Labelgenossen. Ich will nur Geld überweisen, doch alle heben die Flossen. Und viele der Leute sagen, ich sei nicht ganz dicht. Doch mir zählen die Scheine und ich bedank mich, Summer. Ich bedank mich, bald ist es amtlich. Du willst rappen so wie wir, doch du kannst nicht. Und ich bedank mich, bald ist es amtlich. Der neue King in diesem Land ist erst 20. Und ich bedank mich, bald ist es amtlich. Du willst rappen so wie wir, doch du kannst nicht. Und ich bedank mich, bald ist es amtlich. Der neue King in diesem Land ist